B5 aktuell präsentiert. Den Europa-Report. Jeden Sonntag um 14.35 Uhr. B5 aktuell. Das Radio für die Infogesellschaft. Mit Henrik Jatschik und folgenden Themen. Eklat im EU-Parlament. Martin Schulz erneut mit einem Nazi verglichen. Steuern gegen Wunderheiler. Rumänische Scharlatane im Visier der Finanzbehörden. Verraten und verkauft. Das traurige Schicksal osteuropäischer Mädchen. Lebensgefährlicher Job. Regimekritische Journalisten in Russland. Sowie schließlich Verordnung mit Nebenwirkungen. Wie Petersburger Brauer von Medvedevs Anti-Alkohol-Kampagne profitieren. Normalerweise sind Sitzungen des EU-Parlaments nicht wirklich spektakulär. Im Grunde unterscheiden sie sich kaum von der Routine im Bundestag etwa. Manchmal aber verlaufen die Debatten so heiß, dass da plötzlich Worte fallen, die so ziemlich alle sprachlos machen. Wie am vergangenen Mittwoch zum Beispiel. Da sorgte der britische Europaskeptiker Bloom mit einem Nazi-Vergleich für großen Ärger. Sein Opfer, Fraktionschef der Sozialdemokraten im EU-Parlament, Martin Schulz. Christoph Brüssel über ein Eklat am Rande einer ganz normalen Sitzung. Die Aussprache fand unter dem eher langweiligen Titel statt: Die Ergebnisse des Rates und wirtschaftliche Regierungsführung. Auf der Rednerliste ganz vorne Van Rompuy, EU-Ratspräsident, und Barroso, Kommissionspräsident. Dritter Redner Martin Schulz, der Fraktionschef der Sozialdemokraten. Er liest nicht ab, er redet frei und schon mal bissig. Er griff Bundeskanzlerin Merkel an und den französischen Präsidenten Sarkozy, verurteilte dieses deutsch-französische Direktorium, wie er sagte, das mit dem britischen Premier Cameron im Hinterzimmer wichtige Entscheidungen aushandele. Das ist ein Vorgehen, das die Kohärenz in der Europäischen Union zerstört und dauerhaft die Europäische Union zerstören wird. Ich fürchte, es gibt einige, die haben ein Interesse daran. Die klatschen da lebhaft Beifall. Da sitzen die Kollegen, sagte Schulz und wies auf die konservativen, europakritischen Abgeordneten aus Großbritannien. Für Godfrey Bloom war das offenbar zu viel. Dem Vertreter der United Kingdom Independence Party platzte der Kragen. Ja. Wiederhol das mal, was er gesagt hat, damit die Übersetzer das sagen können. Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Unruhe im Plenarsaal, Zwischenrufe, Martin Schulz. Wenn dieser Mensch, dieser Kollege hier durch den Saal läuft und hier brüllt, ein Volk, ein Reich, ein Führer, will ich nur eins sagen. Die Leute, die das in Deutschland gesagt haben, sind Leute, gegen deren Geist ich kämpfe. Aber ich glaube, dass dieser Herr diesem Geist näher ist als ich. Der Fraktionsvorsitzende der Europäischen Volkspartei, Joseph Daul, forderte eine Entschuldigung. Sonst werde er Beschwerde einreichen. Je ne peux pas accepter ce que vous avez dit. Nous sommes dans une période et dans un régime démocratique. Je demande à ce que vous vous excusiez, officiellement, sinon. Sinon, nous allons porter plainte. Dann ergriff Blum das Wort, sichtlich aufgebracht. Views expressed by Herr Schulz meet the case. He is an undemocratic fascist. Schulz sei ein undemokratischer Faschist. Abgeordnete riefen, forderten den Rausschmiss von Blum. Doch zunächst machte Parlamentspräsident Buzek den Eindruck, als wolle er in der Debatte einfach fortfahren. Dear colleagues, we must go. Moment. Doch viele Abgeordnete protestierten. Buzek ließ die Geschäftsordnung kommen, las darin und entschied sich dann, Blum des Saales zu verweisen. Der ging freiwillig. Schulz war schon in der Vergangenheit Ziel von Nazi-Vergleichen. Im Juli 2003 hatte der italienische Ministerpräsident Berlusconi ihn als Idealbesetzung für die Filmrolle eines KZ-Aufsehers bezeichnet. Zuvor hatte der SPD-Politiker die Doppelrolle des Italieners als Regierungschef und Medienunternehmer in scharfer Form kritisiert. Wer auf Wunderheiler oder andere Scharlatane reinfällt, ist selbst schuld. Und eigentlich können Behörden, außer dagegen zu warnen, recht wenig unternehmen, möchte man meinen. In Rumänien scheint die Zunft mit vermeintlich hellseherischen Fähigkeiten aber so viel Schaden anzurichten, dass sie nun von Staats wegen strengeren Kontrollen unterstellt wird. Andreas Meyer-Feist über einen boomenden Geschäftszweig und wie die Behörden diesen in den Griff zu bekommen versuchen. Ihre Visitenkarte sieht vielversprechend aus. 5 Spielkarten sind abgebildet, natürlich nur Könige und Trümpfe fürs Kartenlegen. Die rumänische Wahrsagerin Tamadui Toarea Janina nimmt sich dafür 20 Minuten Zeit. Das kostet 2,50 €. Freitag ist Gratistag. Die Fähigkeit, die ich habe, wird vererbt. Ich habe sie von meiner Mutter, meine Mutter von meiner Großmutter. Man erkennt unsere Gabe daran, dass wir Probleme lösen. Die Menschen kommen zu uns, wir öffnen ihnen das Buch der Weisheit, wir orientieren uns an ihren Sternzeichen und an ihrem Geburtsdatum natürlich. Wir können in die Zukunft sehen und in die Vergangenheit. Die Menschen merken, dass es ihnen hilft. Daran erkennen sie unsere Gabe. Wahrsagerei ist nicht alles. Als Zauberin kann sie auch heilen. Das dauert länger und ist auch teurer. Es gibt Leute, die glauben nicht an Zauberei. Die kommen trotzdem zu mir. Und wenn sie dann kommen, dann öffne ich das Buch. Dann spüre ich ihre Seelen. Und dann habe ich diesen Kontakt, den ich brauche. Wer die Zauberin in dem heruntergekommenen Plattenbau in Bukarest finden will, muss selbst ein bisschen hellseherische Kräfte haben. Erdgeschoss, erste Tür links, kein Firmenschild. Janina pflegt ihre Klienten per Telefon in ihr Refugium zu lotsen. Ein Wohnzimmer mit gelb gestrichenen Wänden, die bunten Vorhänge sind zugezogen. Es kommen die unterschiedlichsten Menschen mit immer den gleichen Problemen. Meine Frau betrügt mich, wie kann ich sie wiedergewinnen? Der Mann meiner Träume zeigt mir die kalte Schulter, was kann ich tun? Aber es gibt auch berufliche Herausforderungen, die Janina für ihre Kunden lösen soll. Bitte verhexen Sie meinen Chef, er hat mir gekündigt. Oder ich kann meinen Kredit nicht zurückzahlen. Bitte verzaubern Sie meinen Bankberater. Niemand wird diskriminiert. Zu uns kommen alle, Reiche und Arme. Heikel wird es bei ernsten Gesundheitsproblemen. Man kann nicht alles direkt sagen. Wenn ich merke, dass ein Kunde bald sterben wird, sage ich das nicht einfach so ins Gesicht. Ich sage ihm dann, du stehst an einem Scheideweg. Und ich überlege, ob und wie ich ihm helfen kann. Dass Heilerinnen, Wahrsagerinnen, Zauberinnen in Rumänien überhaupt Menschen helfen können, das bezweifelt der rumänische Parlamentsabgeordnete Alin Popoviciu von der regierenden liberaldemokratischen Partei PDL. Er legte dem Justizausschuss des Parlaments einen Gesetzentwurf zur Besteuerung der Magie und Wahrsagerei vor. Tatsächlich ist das Geschäft der Wahrsagerinnen vom Fiskus bisher nicht erfasst. Experten sprechen von entgangenen Millioneneinnahmen. Rumänische Zeitungen erscheinen täglich seitenweise mit Kleinanzeigen von Zauberinnen. Die Gesetzesinitiative des Rechtsexperten Popoviciu ist aber nicht ohne Risiko. Alle möglichen Zauberinnen von überall in Rumänien sind zusammengekommen. Sie haben ein gemeinsames Ritual veranstaltet, um mich zu verhexen. Ich sollte mein Gesetz vergessen. Das war wohl als Gehirnwäsche gemeint. Habe ich aber nicht vergessen. Ich fühle mich jetzt sogar besser als vor dem Zeremoniell. Bisher konnte der Parlamentarier seinen Gesetzentwurf aber nicht durchbringen. Ich habe tatsächlich ein paar Probleme mit den Kollegen in der Fraktion. Einige kamen zu mir und sagten, Mensch, Alin, ich habe Angst vor den Verwünschungen dieser Frauen. Sollen wir das nicht lieber lassen? Die Macht der rumänischen Heilerinnen scheint vor der Politik also nicht Halt zu machen. Aber Alin Popoviciu bleibt hart. Ich bin überzeugt, dass nur ganz wenige Wahrsagerinnen auch tatsächlich die Leistung erbringen, die sie versprechen. Wenn ja, müssen sie sich in einem Berufsverband organisieren, wie andere Berufsgruppen auch. Stärker noch als die Steuerschraube könnte das Geschäft mit der Zauberei aber durch einen Zusatzpassus im Gesetz ausgehebelt werden. Falsche Zauberinnen sollen für falsche Prognosen Schadensersatz zahlen, fordert der rumänische Abgeordnete. Viele Menschen kommen zu mir und jammern, dass sie alles verloren haben, Autos, Wohnungen, manchmal die Existenz, weil sie sich von Zauberinnen wundersame Lösungen von gravierenden Problemen erhofften. Bisher konnte die Justiz dagegen nicht vorgehen, mangels Gewährleistungsansprüchen und weil das Gesetz unklar ist. Das soll sich bald ändern, wenn die rumänischen Abgeordneten bald weniger Angst vor den Hexen haben. Und das findet die rumänische Wahrsagerin Janina gar nicht schlimm. Das soll der Abgeordnete ruhig mal machen. Er soll Betrügerinnen bestrafen lassen. Ich bin aber eine echte Zauberin. Und echte Zauberinnen werden nicht bestraft. Und sie zahlen bestimmt auch keine Steuern. Frauenhandel und Zwangsprostitution, das sind nur zwei von so vielen Beispielen der weltweit verbreiteten Gewalt gegen Frauen. Armut, Rechtlosigkeit und Korruption lassen unter anderem auf dem Balkan das menschenverachtende Geschäft regelrecht boomen, auch innerhalb der EU, in Ungarn und Österreich etwa. Die Mädchen und Frauen aus dem Ostblock sind besonders gefragt. Sie gelten als gefügig, sprechen kaum Deutsch, kennen ihre Rechte kaum. Und die zahlende Kundschaft ist reichhaltig. Carla Engelhardt über besonders schlimme Fälle bei unseren Nachbarn. 12 Jahre lang hatten mehrere Männer Frauen aus Osteuropa auf einen abgelegenen ungarischen Bauernhof gelockt und als Prostituierte ins benachbarte Österreich verkauft. Bei Problemen wurden sie zurückgeholt und dort diszipliniert. Mit einer gemeinsamen ungarisch-österreichischen Polizeiaktion konnten nun 13 Frauen befreit werden. Der Tipp kam von einer 19-Jährigen, die zuvor fliehen konnte. Mit falschen Versprechungen wurden die jungen Frauen angeworben, eingesperrt und dann wurden ihnen alle persönlichen Gegenstände abgenommen und sie wurden dann wirklich sehr körperlich, physisch und psychisch malträtiert, kann man sagen. Eine Frau wurde bis zu 2 Jahre dort festgehalten. So Gerald Tatgern vom österreichischen Bundeskriminalamt. Nach seinen Angaben mussten die Frauen täglich bis zu 20 Kunden in Wien bedienen. Die Einnahmen betrugen 800 bis 1000 Euro pro Tag. Der Handel mit Mädchen ist ein lukratives Geschäft. Die Nachfrage steigt. Besonders beliebt sind Frauen aus Russland und vom Balkan. Sie gelten als unterwürfiger, freizügiger, gutaussehender als andere in der Szene. Außerdem sprechen sie kaum Deutsch und kennen ihre Rechte nicht. Wie viele Frauen und Mädchen vom Menschenhandel betroffen sind, kann niemand genau sagen. In ihren Heimatländern begünstigen Armut, Rechtlosigkeit und Korruption den Handel mit ihnen. Mit der Osterweiterung der Europäischen Union können viele Frauen vom Balkan legal einreisen. Auf der Suche nach Arbeit und dem Glück in Europa werden sie leichte Beute für Zuhälter. Sie müssen keine teuren Visa- oder Transferkosten abarbeiten. Um diese Mädchen und Frauen gefügig zu machen, wächst die Brutalität gegen sie, warnen Hilfsorganisationen. Im vergangenen Jahr hat das deutsche Bundeskriminalamt 710 Opfer von Menschenhandel ermittelt. Die Hälfte davon kam aus Osteuropa. Der Trend: Die Mädchen werden immer jünger. Mehr als 20% der Opfer 2009 waren minderjährig. Die Dunkelziffer dürfte mit Sicherheit höher sein. Schätzungen gehen davon aus, dass 10.000 bis 30.000 Mädchen und Frauen nach Deutschland in die Prostitution verkauft oder gezwungen werden. Europaweit bringen sie den Menschenhändlern und Zuhältern Millionen Gewinne. Die freie Wahl haben nur die Freier. Übergriffe gegen Journalisten sind in Russland längst nichts Ungewöhnliches mehr, im Gegenteil. Davon betroffen sind nicht nur Journalisten, die das organisierte Verbrechen anprangern, sondern auch jene, die den Kreml kritisieren. Und dennoch geben nicht alle auf. Nicht jeder lässt sich einschüchtern. Elena Milaschina ist eine von ihnen. Für ihren mutigen Einsatz zur Aufdeckung von Menschenrechtsverletzungen und Korruption in Russland wurde sie kürzlich von Human Rights Watch mit einem Preis ausgezeichnet. Eine kleine, aber wichtige Anerkennung ihrer Arbeit. Julia Smilga über die besonders mutige Journalistin und ihren täglichen Kampf gegen das Regime. Jelena Milaschinas Journalistenkarriere begann gleichzeitig mit dem Machtaufstieg von Wladimir Putin. Während damals die westlichen Politiker rätselten, was sich hinter dem Pokerface des Ex-KGB-Offiziers verbirgt, berichtete die junge Reporterin in der Zeitung Novaya Gazeta über den Untergang des U-Boots Kursk. Seitdem sind 10 Jahre vergangen. Milaschinas Rückblick ist bedrückend. Ich glaube, dass seit Wladimir Putins Machtübernahme die Gesellschaft mit immer stärkeren Mitteln eingeschüchtert wurde. Nach jedem Terroranschlag nutzte die Macht die Angst in der Gesellschaft, um antidemokratische Reformen durchzuführen. Nach Wohnhausexplosionen 1999 begann der zweite tschetschenische Krieg. Nach der Geiselnahme im Moskauer Theater 2002 wurde das unabhängige Fernsehen im Lande eliminiert. Nach der Geiselnahme in Beslan 2004 wurden die unabhängigen Wahlen der Gouverneure und langsam auch der Bürgermeister abgeschafft. Die Macht nutzte jede Konsequenz aus, mit dem Resultat, dass es heute in Russland keine demokratischen Kräfte mehr gibt. Korruption im Land, neue Fakten zur Tragödie von Beslan und Morde an den Menschenrechtsaktivisten in Tschetschenien. Das sind Themen von Jelena Milaschina. Themen, die in der zensierten russischen Medienlandschaft nicht selbstverständlich sind. In Russland gibt es kaum unabhängige Radio- und Fernsehsender. Nur 20% der Printmedien sind frei. Die Zeitung Novaya Gazeta ist eine davon. Der Mut zur Wahrheit hat seinen Preis. In den letzten 10 Jahren sind 5 Journalisten von dieser Zeitung ermordet worden. Das prominenteste Anschlagopfer war Anna Politkovskaya, die unerschrocken über Menschenrechtsverfolgung in Tschetschenien berichtete. Seit ihrer Ermordung weiß die Welt kaum etwas über die Situation in der kleinen Kaukasusrepublik, sagt Jelena Milaschina. Es gibt keinen Krieg mehr, keine nennenswerte Partisanenbewegung. Doch wird in Tschetschenien jeden Tag, jede Minute Terror gegen das Volk ausgeübt. Die Menschen verschwinden bei Nacht- und Nebelaktionen der russischen Spezialeinheiten. Sie werden gefoltert, um Informationen über die noch übrig gebliebenen Restkämpfer zu erhalten, um diese anschließend auch zu ermorden. Ganze Familien verschwinden aus ihren Häusern und ihren Dörfern. Kein einziger Fall kommt vor das Gericht. Die Menschen schweigen. Tschetschenien war schon immer ein politisches Laboratorium für das ganze Land. Von hier kommt die Aggression des Militärs und des Sicherheitsdienstes, die später in ganz Russland zur Norm wurde. Tschetschenien ist die kränkste Region Russlands, ihr Tumor, von dem aus die Metastasen in das ganze Land streuen. Die demokratische Zukunft Russlands erscheint der Journalistin alles andere als rosig. Die Wahl 2012 wird entweder Putin oder einen seiner Vertrauten an die Macht bringen, sagt Helene Melaschner. Doch was kommt danach? Manchmal wünsche ich mir, dass tatsächlich Putin 2012 zurückkommt und all die Früchte seines verlorenen Jahrzehnts erntet. Jelzins Reformen in den 90ern waren vielleicht hart, aber sie führten zu dem Ergebnis, dass wir tatsächlich von einem Staatssystem zu einem anderen übergetreten sind. Und es gab damals viele tatkräftige Menschen. Man hätte sie nur nicht unterdrücken sollen. Jetzt sind sie alle überfahren worden von einer Bürokratie und einer Korruption, deren Ausmaß sich während Putins Regierung verzehnfacht hat. Dieses Jahrzehnt Putins ist verlorene Zeit für Russlands Entwicklung und Konkurrenzfähigkeit. In Russland sterben jedes Jahr mehr als eine 500.000 Menschen an den Folgen des Alkoholmissbrauchs. Die offizielle Statistik verzeichnet 2,5 Millionen Alkoholiker im Land. Inoffiziell dürfte die Zahl mindestens doppelt so hoch sein. Der Verbrauch von reinem Alkohol liegt in Russland statistisch bei 18 Litern pro Person im Jahr. Gesundheitsschädigend ist bereits die Hälfte dieser Menge. Der russische Präsident Medvedev wertet den Alkoholismus in seinem Land als eine nationale Katastrophe und will ihn bekämpfen, wie so viele seiner Vorgänger. So darf seit 3 Monaten im Moskauer Einzelhandel in der Nacht kein hochprozentiger Alkohol mehr verkauft werden. Maßnahmen, die sicher Sinn machen, aber nur bedingt. Denn betrinken kann man sich auch mit Bier etwa. Elfi Siegel über eine Verordnung mit Nebenwirkungen. Es mutet seltsam an. Bier zählt in Russland nicht zum Alkohol. Weshalb das so ist, erläutert der Präsident der Union russischer Bierbrauer Daniel Briemann. Produktion und Verkauf von Bier sind bei uns gesetzlich anders geregelt, als es bei Getränken mit zugesetztem Spiritus, also etwa bei Wodka, der Fall ist. Man unterscheidet in Russland zwischen alkoholischen Getränken wie Wodka und Bier als einer speziellen Kategorie. Bisher bevorzugen russische Verbraucher Hochprozentiges. Über die Hälfte des gesamten Alkoholkonsums in Russland entfällt auf Wodka. Der jetzt auf Anweisung von Präsident Medvedev eingeleitete Kampf gegen den Alkohol ist deshalb vor allem ein Kampf gegen den Wodka. Dessen Verbrauch soll in den kommenden Jahren erheblich eingeschränkt werden. Das müsste eigentlich die russischen Bierbrauer freuen. Doch deren Berufsvereinigung ist von der staatlichen Alkoholpolitik enttäuscht. Wir haben Gesetzeskorrekturen vorgeschlagen und unterstützen die staatlichen Maßnahmen, sofern sie vernünftig und berechenbar sind. Wir sind zum Beispiel auch dafür, den Verkauf von Bier an Kinder sehr viel härter zu bestrafen, als das bis heute geschieht. Die Union der Bierbrauer hat sogar eine entsprechende Gesetzesänderung angeregt. Wir sind ferner für eine Einschränkung des Alkoholverkaufs generell und finden es befremdlich, dass nachts im Einzelhandel weiterhin Bier verkauft werden darf. Verärgert sind die Bierproduzenten auch darüber, dass der Staat die Verbrauchssteuer auf Bier binnen eines Jahres um bis zu 200% erhöhen will. Der Bierpreis wird dann stark ansteigen und die Stabilität einer ganzen Branche und ihrer Zulieferer gerät in Gefahr. Im Agrarsektor arbeiten für uns Zehntausende Menschen. Betroffen sind auch die Glas- und Verpackungsindustrie, die Groß- und Einzelhändler, die Restaurants und Bars. Wenn sich die Lage so entwickelt wie geplant, dann droht der Branche ein Verlust zehntausender Arbeitsplätze bis 2012. Seit dem Zerfall der Sowjetunion 1991 hatte sich die Bierbranche in Russland so schnell und erfolgreich entwickelt wie kaum ein anderer russischer Konsumzweig. In den 20 Jahren ihres Bestehens entwickelte sich etwa die Petersburger Brauerei Baltika zum Marktführer in Russland. Sie ist damals auf der Basis einer veralteten sowjetischen Brauerei gegründet worden, erläutert Dmitri Boldakow. Er führt regelmäßig Besucher durch das Unternehmen. Hier sehen Sie noch Teile der alten Brauerei. Man erkennt deutlich an den Mauern, wie sehr sich seit 1990 allein diese eine Kesselhalle vergrößert hat. Der gesamte Betrieb umfasst heute 30 Hektar und ist damit fast so groß wie ein kleines europäisches Land, etwa Vatikanstaat. Für Russland ist das hier eine sehr große Produktionsanlage, die dazu noch in einer sehr kurzen Zeitspanne von nur 20 Jahren entstanden ist. Nicht nur Vertreter der erfolgreichen Bierindustrie bewerten die staatlichen Anti-Alkohol-Maßnahmen mit einer gewissen Skepsis. Auch Ärzte melden Bedenken an. Etwa der Moskauer Leiter des medizinischen Programms Kein Alkohol und keine Drogen, Sergei Poljatkin. Er hält nichts von Verboten und drastischen Preiserhöhungen als Mittel staatlicher Suchtbekämpfung. Denn das habe nur kurzzeitige Effekte, sagt er. Notwendig sei eine langfristige Arbeit über Generationen hinweg. Die Menschen müssten eine gesunde Lebensweise praktizieren lernen. Die Hauptaufgabe staatlicher Politik im Kampf gegen den Alkohol muss darin bestehen, dass der Staat den Alkoholverbrauch der Bevölkerung senkt, indem er den Lebensstandard der Menschen anhebt. Der russische Finanzminister Kudrin sieht das anders. Er rechtfertigte vor kurzem erhöhte Steuern auf Alkohol und Tabak und forderte die Bürger seines Landes auf, mehr zu trinken und zu rauchen. Denn der Staat erhalte damit zusätzliche Einnahmen, die er für soziale Zwecke ausgeben könne. Der Kampf gegen Alkoholmissbrauch gehört für Kudrin wohl nicht dazu. Elfi Siegel über Absurdistan auf Russisch, so viel im Europa-Report heute.